Abschnitt 13 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 113. Wär ich, wo Phöbus Blum und Gras verzehret, wär ich, wo vor ihm Eis und Schnee zerfließen, da, wo sich seine Strahlen mild ergießen, da, wo er herkommt, dort, wohin er kehret, wär ich vom Glück begünstiget, beschweret, mag mir der Himmel lachen sich verschließen, mag Tag, mag Nacht, mag Dämmerung mich umfließen, sei's Winter, sei mir Lenzens Lust gewähret. Wär ich im Himmel, in den tiefsten Grotten, auf Bergeshöhn, von Sumpf und Schlucht umgeben, wär frei mein Geist, den Gliedern angeschlossen, mag mich der Ruf erheben, meiner spotten, wie ich gelebt, so werd ich immer leben, in Tränen, die drei Lustra sich ergossen. Ende von Abschnitt 13.